Fernsehen. Nein, nicht Medien, auch nicht Internet, sondern Fernsehen. Das ist das Gerät, das ich neulich im Ferienapartment vorfand, das ich für meinen Urlaub gebucht hatte. Nur 150 Meter bis zum Strand, hieß es. Ich bin von Natur aus neugierig, drum habe ich abends, als ich sonnenverbrannt und erfrischt vom Strand zurückkam, doch mal diese Fernbedienung in die Hand genommen, mit der ich die Welt der Sendekanäle so wundervoll beherrschen kann. Obwohl ich zu Hause keinen Fernseher habe, will ich ja im Urlaub nichts verpassen. Auf dem Bildschirm erschienen ein Mann und eine Frau. Jung, attraktiv, modisch gekleidet, eloquent, geschminkt, die totalen Gewinnertypen, sogar mit leicht anarchischen Merkmalen, wie zum Beispiel der zum Zöpfchen geflochtene Bart beim Mann und die Tattoos bei der jungen Frau. Etwas steif und verkrampft saßen sie da und unterhielten sich ganz zivilisiert. Da die beiden aber nichts wirklich zu sagen hatten, zappte ich weiter. Ein Rettungssanitäter gab jetzt Auskunft zu mehreren umgekippten und ineinander verkeilten Lastwagen im Hintergrund. Man habe ein Bein amputieren müssen. Aha, denke ich und zappe weiter. So lange, bis ich wieder zu den beiden Herrschaften mit den Tattoos und dem Zöpfchenbart komme. Wie aus dem 3D-Drucker sehen sie aus, denke ich. Doch was sie sagen, weckt noch immer nicht mein Interesse. Ich schalte also die 35 Kanäle, die rund um die Uhr für mich da sind, ab und öffne das WLAN auf meinem Smartphone. Die Zugangsdaten hängen für jeden Feriengast sichtbar an der Wand. Doch auch hier fand ich heute nichts von Interesse. Wenn ich also hier etwas über das Fernsehen sagen soll, muss ich von der Vergangenheit sprechen. Unser erstes Gerät war ein Saba Schauinsland T2000 Color von 1967. Ich war 6 Jahre alt. Am Samstag nach dem Baden saßen 4 saubere Kinder mit Grießbrei und Apfelmus abgefüttert vor dem Fernseher zur Sendezeit von Daktari. Danach kreischten und hüpften wir wie Judy, der Schimpanse, oder brüllten wie Clarence, der Löwe. Später kamen andere Serien dazu. Bonanza, Tarzan, Raumschiff Enterprise. Nur Fußball und Nachrichten waren das Monopol des Vaters. Hier beim Fernsehen herrschten klare Verhältnisse. Drum gab es deshalb auch niemals Streit. Eine meiner lebhaftesten Kindheitserinnerungen war Karl-Heinz Köpke, der unseren Vater regelmäßig derart in Rage brachte, dass der aufsprang und tobte wie Rumpelstilzchen, weil Herr Köpke seiner politischen Meinung widersprochen hatte. Als aber auch die Nachrichten zu einer kommerziellen Unterhaltungsware wurden, verlor Vater sein Interesse an Politik. Fortan schlief er bierselig vor der Flimmerkiste ein. Sein allabendliches Schnarchen und Grunzen, während bewegte Bilder vergeblich um seine Aufmerksamkeit buhlten, gehörte zu den friedvollen Momenten unseres Familienlebens. Manchmal schreckte er aus dem Schlaf hoch, wenn ein Schuss fiel oder eine Frau kreischte. Das weiße Rauschen nach Sendeschluss versetzte ihn in Tiefschlaf. Später ertönte der durchdringende Pfeifton und zerriss das nächtliche Wohnzimmer. Dann ging er zu Bett, wenn er es fand. Heute wird 24/7 gesendet, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die guten Sachen nach Mitternacht, wenn ohnehin keiner mehr fernsieht, denn Vater verstarb noch, bevor der Flachbildschirm erfunden wurde. Vielleicht das Beste für ihn. Denn während über den Röhrenbildschirm noch Inhalte mit gedanklicher Tiefe in die Wohnzimmer gelangten, war der Flachbildschirm eine folgerichtige technische Entwicklung. Ich verkaufte meinen letzten Röhrenfernseher 2004 für 5 € an einen Nachbarn. Bis dato hatte ich schwarz gesehen und dem GEZ-Mann an der Haustür kaltblütig Lügen aufgetischt. Danach habe ich nie mehr ferngesehen. Paradoxerweise zahle ich seither aber diese Gebühren. Darüber könnte ich mich jetzt auslassen. Mache ich aber nicht. Das würde die Sendung sprengen und Professor Eisenbart und Frau Dr. Meisendrath zur Verzweiflung bringen, da bin ich sicher. Die haben es eh schwer genug. Also, zurück zu meinem Urlaub. Ich habe für den Rest der Tage die Fernbedienung nicht mehr in die Hand genommen. WLAN habe ich auch nicht mehr genutzt. Das war kein Verzicht, sondern das natürliche Wegfallen von Überflüssigem, wenn man zu sich selbst kommt. Fernsehen erhielt dann seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Ich sah in die Ferne. Zum Beispiel aus dem Fenster, direkt in den Himmel hinein, wo die Wolken sind und das Wetter gemacht wird, ohne die Vermittlung des deutschen Wetterdienstes. Oder ich sah, auf der Bank am Meer sitzend, zum Horizont, dort, wo Meer und Himmel zusammenstoßen, ein Ort, den man niemals erreicht. Nichts ist im Weg, nichts versperrt die Sicht, nichts beansprucht die Informationsbearbeitung in meinem Gehirn, sodass ich anfange, wirklich, wirklich zu sehen, den Wind im Gesicht zu spüren und den eigenen Atem, leicht und frei. Das ist nicht nur Fernsehen, liebe Leute, das ist großes Kino.